Money. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world. Mann außer Haus. Kriminalhörspiel von Werner Buß. Ja, Herbert? Gnädige Frau, Namen sind sowieso, Sie wissen schon, es geht um Ihren Mann, den Herrn Dr. Schneider. Was ist mit ihm? Er lässt sich schön grüßen, nehme ich an. Er ist im Moment verhindert. Er befindet sich auf einem Abenteuerurlaub, gezwungenermaßen. Und er bittet Sie um etwas Geld, um 5 Millionen. Kleine Scheine, keine durchlaufenden Serien. Das Klischee, Sie kennen das sicher aus dem Kino. Sie werden jetzt einen Schnaps und danach etwas Zeit brauchen. Komm endlich! Halte deinen Mann nicht von der Arbeit ab! Sie haben Herbert gekidnappt. Ach du Scheiße. Ein dummes Wort, geneppt, ist besser. Ihr Mann ist ja kein Kind mehr. Ach so, das mit der Polizei. Was soll ich Ihnen da Vorschriften machen? Tun Sie es oder lassen Sie es? Die Frage ist schließlich immer wieder die gleiche. Wenn Sie Ihren Mann zurückhaben wollen, sollte es so still wie möglich abgehen. Sonst wird es nichts mit meiner Einkommenssteuernachzahlung und mit Ihrem weiteren Eheleben. Hatte ich da eben eine Stimme gehört? Es ist gut, wenn man in einer solchen Situation einen Beistand an seiner Seite hat. Handelt es sich dabei um einen Rechtsanwalt oder einen Vermögensberater? Umso besser. Grüßen Sie ihn von mir. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Abend. Moment, wie höre ich? Nein, Sie hören nicht. Denken Sie ans Kino, an die ganzen Fangschaltungen. Hochtechnologie zur Verbrechensbekämpfung. Sie werden erfahren, was Sie erfahren müssen. Nur ist aber gut, es war schön, Ihre Stimme zu hören. Und dass es Ihnen den Umständen entsprechend gut geht. Oh. Sie haben Herbert gekidnappt? Nein, geneppt. Also, entführt. Der sagte was von Abenteuerurlaub. Abenteuerurlaub? Ich komme. Ach, nichts ist. Wie viel? Wir haben die ganze Nacht Zeit. Und morgen und übermorgen. Ich rufe Anna an, dass sie morgen nicht kommen muss. Und du rufst deine Frau an, dass du unabkömmlich bist. Ach, Quatsch. Wie viel wollen die? Es war nur einer. Wie viel Geld? Wir müssen jetzt überlegen. Was gibt's da zu überlegen? Der kann auf sein Geld warten, bis er schwarz wird. Irgendwann wird der tote Dr. Herbert Schneider aus einem Kofferraum auf eine Müllkippe gekippt. Deswegen auch das Wort Kippe. Was meinst du? Ob es besser ist, wenn sie ihn schnell finden? Ich meine, wegen des Totenscheins. Wir müssen die Polizei anrufen. Meinst du wirklich? Nein. Warte. Aber sei still. Ich muss nachdenken. Schöne Grüße von Ihrer Frau, Herr Doktor. Ich nehme jedenfalls an, dass sie das zwischen Ihren Worten ausdrücken wollte. Was macht Ihre Beule? Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Ich muss sie jetzt ein bisschen rasieren. Es wäre gar nicht gut, wenn Ihnen dieser Idiot eine Schädelfraktur verpasst hat. Aber Sie wissen ja selbst, wie das ist mit den Angestellten heutzutage. Die Angst um die Arbeitsstelle verführt sie ja oft zum Übereifer. Und Übereifer ist das Gegenteil von Gelassenheit. Und Gelassenheit wiederum ist die Mutter des Gelingens. So, jetzt noch ein bisschen Sepso. Ja. Ihre Gattin, Herr Doktor, war nicht allein. Ihre Stimme war nur sehr undeutlich zu verstehen. Zu viel Geräusch von Batist. Sie wissen schon, Sie kennen ja das Schlafzimmer Ihrer Gattin sicher noch von früher. Nun ja, die männliche Stimme, sie hörte sich an wie die von dem Herrn Kaltwasser. Herrn Doktor Kaltwasser, entschuldigen Sie, aber das macht die Sache einfacher. Ihre Gattin könnte ja in ihrer verständlichen Erregung irgendwas Unüberlegtes tun. Der Herr Doktor Kaltwasser wird Sie sicher beraten, gut beraten. In unserem Sinne beraten, Herr Doktor. Entschuldigen Sie, Herr Doktor, wo habe ich meine Gedanken? Hier hört Sie ja keiner. Diese kleine Unbequemlichkeit können wir uns ersparen. Idiot. Wo sind wir hier? Weit draußen jedenfalls. Wenn wir das Fenster aufmachen könnten, hätten wir saubere Luft. Was soll denn das? Warum? Woran haben Sie mich angeschlossen? Das Heizungsrohr. Es ist das stabilste hier unten. Wir wollen doch nicht zu Unüberlegtheiten beitragen. Wie heißen Sie? Hinz oder Kunz? Kunz. Richtig geraten. Was wird jetzt? Ich hasse Gesellschaftsspiele, schon aus dem Grund, dass ich der Gesellschaft nicht angehören sollte. Offiziersstaats verbieten die Achtung vor der arbeitenden Klasse, meine pazifistische Grundeinstellung und die mangelnde Freiheit ihrer Hände. Kaltwasser, sagten Sie. Tut's noch weh. Sie werden es nicht glauben, aber ich habe es nicht gewusst. Kaltwasser. Setze ich jetzt bei einem frisch gepressten Pampelmusens auf dem Bootsclub? Ich wäre entrüstet. Die Beule, Herr Doktor. Woher kennen Sie Kaltwasser? Ich gehe doch nicht einfach in ein Parkhaus, lasse irgendeinem gut gekleideten Herrn, der da gerade in sein Auto steigen will, eins über den Nischel ziehen, um ihn dann in meinem Kofferraum nach Hause zu fahren oder sonst wohin, ohne zu wissen, um wen oder besser um was es sich da handelt. Nein, nein, Herr Doktor Schneider, Luft- und Wasseraktiengesellschaft, Transport zu Wasser und in der Luft, Werft, Immobilien, Elektronik, Finanzdienstleistung. Habe ich was vergessen? Amerie-Dienst und Logistik. Wie konnte ich vor allem Logistik, eine nicht ganz unwichtige Disziplin auch in meinem Gewerbe, meinen Sie nicht? Sie haben irgendwo da oben einen eigenen Satelliten? Nicht ganz. Wir teilen ihn mit etlichen Partnern. Immerhin. Nicht wahr? Ja, da muss man schon tief Luft holen. Oder in Ihrer Sprache Luft und Wasser. Und jetzt treibt er es mit Hildegard. In diesem Moment nicht, Herr Dr. Schneider. Das können Sie mir glauben. Denkst du immer noch nach? Ich habe gerade erst angefangen. Kann das nicht bis morgen warten? Das mit der Polizei muss bis morgen warten. Trink nicht so viel, wenn du nachdenkst. Und komm endlich ins Bett. Machst du dir plötzlich etwa Gedanken um deinen Freund Herbert? Wie niedlich. Der schläft auch nicht allein heute Nacht. Natürlich mache ich mir Gedanken um Herbert. Wenn der Entführer beleidigt ist, weil er kein Geld kriegt und Herbert umbringt, dann erbe ich alles. Einen Scheiß erbst du! Wir haben einen Ehevertrag. Du hast ihn ausgestellt. Erinnerst du dich? Statt mit fremden Männern ins Bett zu gehen, hättest du dich mal für die Arbeit deines Mannes interessieren sollen. Dann würdest du jetzt nicht so dämlich drauf losreden. Meine Frau hat keine Ahnung. Muss sie denn? Wie wollen Sie an das Geld kommen? Wer soll Ihnen 5 Millionen in bar besorgen? Wer und woher? Meine Frau hat nicht so viel Geld und ich glaube auch nicht, dass sie es auftreiben kann. Wie viel hat sie denn? Wie ich sie kenne, keinen Pfennig. Oh, Herr Doktor. Sie hat ein Dispositionskonto, 10.000 im Monat. Wenn sie mehr braucht, ruft die Bank bei mir an. Wie kann man nur so misstrauisch sein, Herr Doktor? Die eigene Frau. Sie könnten die Bank anrufen, morgen früh. Sie glauben doch nicht, dass ich so viel auf dem Konto habe. Sie wollen mir doch nicht etwa Mitleid abnötigen, Herr Doktor? Nein, nur ein paar Überlegungen. Und was gäbe es da zu überlegen? Woher Sie mein Geld bekommen? Wo ist es denn, Herr Doktor? Im Leben, Hinz, im Leben. Geld ist im Gegensatz zu seinen Besitzern unsterblich, ja? Es lebt und vermehrt sich. Geld gebiert Geld. Und das neugeborene Geld ist auch schon wieder schwanger. Dann dürfte eine Entlohnung meinerseits keine Schwierigkeit darstellen. Haben Sie eine Ahnung, Geld ist sozusagen permanent im Kreissaal. Wissen Sie, Schneider, was mir an Ihnen nicht gefällt? Nein, Kunz. Oder war es Hinz? Was auch immer. Sie haben keine Angst, Schneider. Liegt das vielleicht an meinen zu akademischen Umgangsformen? 5 Millionen dürften bei Ihnen doch nicht mehr sein als 5 Jahresverdienste. Das wäre ja kurz vorm Verhungern. So viel Butter lässt sich doch niemand freiwillig vom Brot nehmen. Herren Kunz, erstens nehme ich nicht ganz freiwillig an diesem unserem Gespräch teil. Zweitens, was die Butter betrifft, es müsste ein Brot da sein, von dem sie sich nehmen ließe. Ich finde das nicht sehr witzig, Herr Doktor. Ich finde das nicht mehr witzig. Wenn wir Herbert nicht wiederkriegen, nicht auszudenken. Luft und Wasser können doch nicht von einem Mann abhängen. Wann wollte sich der Kerl wieder melden? Das hat er nicht gesagt. Hast du in deiner Karriere irgendwann mal was mit einem Bullen zu tun gehabt? Willst du damit poetisch anfragen, ob ich schon mal mit einem Polizisten... Du bist eine Intelligenzbestie. Ich habe gehabt. Er sah aus wie der aus dem Fernsehen. Hast du seine Nummer? Werd nicht obszön. Ah, ruf ihn an! Du willst wirklich, dass ich privat einen Polizisten anrufe? Ja! Herberts Entführung darf nicht bekannt werden, auf gar keinen Fall. Von mir aus streuen wir, nein, Nein, nein, nein, du streust. Dass Herbert auf, Gott nochmal, wie war das Wort? Abenteuerurlaub ist, Stress und so weiter. Um den Vorstand werde ich mich kümmern. Wir können keine Polizei gebrauchen, aber wir brauchen einen Polizisten, der sich auskennt mit sowas. Diese Entführer, die werden doch immer schlauer. Die kennen das ganze Szenarium, Fangschaltungen, umstellte Übergabeorte und. Der wird sich irgendwas ganz Neues ausdenken. Und das alles kostet Zeit. Und Zeit haben wir nicht. Mein Gott, ich bin nicht gewohnt, in einer solchen Geschwindigkeit zu denken. Wenn ich jetzt bei dem anrufe, denkt er bestimmt, ich will mit ihm. Es ist vollkommen egal, was der denkt. Und wenn er es zur Bedingung macht, wirst du es tun. Wir brauchen Herbert. Ich werde Ihnen jetzt eine Spritze geben, Herr Doktor. Nichts Schlimmes, ein Sedativum. Sie werden nur einschlafen. Sie müssen keine Angst haben. Schlaf werden Sie brauchen. Und wie soll einer schlafen, der innerlich erregt ist? Ich mache Ihnen jetzt den Arm frei. Entschuldigen Sie. Während Sie schlafen, werde ich mich um ein paar Dinge kümmern, die für uns beide von Interesse sind. Ich will nicht schlafen. Ich weiß. Wer will schon schlafen, wenn er nicht schlafen will? Es scheint einem wie Sterben. Wenn man müde ist und einnickt, ja, das ist was anderes. Wenn man vor einer Operation eine Betäubung bekommt, ja, das ist Vereinbarung, es geht nicht anders. Die man mit einer Giftspritze hinrichtet, da in Amerika, die kriegen vorher ein Schlafmittel. Komisch, ne? Sie werden eingeschläfert, um dann getötet zu werden. Sie schlafen ein, wissend, dass sie nicht mehr aufwachen werden. Ja, so ist das, aber ich kann sie jetzt nicht gebrauchen. Haben Sie Angst? Ich hatte mein Leben lang Angst. Angst vor dem Aufwachen. Nicht vor dem Licht des Tages. Nicht vor dem Klappern der Müllabfuhr am Morgen. Nicht vor dem Geruch der Luft, dem Regen, Sturm. Nicht vor der Stille eines Sonntagmorgens, nein. Ich hatte Angst vor dem Aufwachen. Vor dem Briefkasten mit den Mitteilungen aus dem Vergessen. Mit den Liebesangeboten der Ungeliebten. Oder umgekehrt, mit den Rechnungen, die nicht bezahlbar waren. Die Bestätigung des eigenen Versagens jeden Morgen im Briefkasten. Sowas kennen Sie nicht, Herr Doktor. Ich hatte immer Angst, das zu tun, was ich tun musste. Es kam mir immer vor wie ein Eingriff in Gottes Welt, zu dem ich nicht berechtigt bin. Ich habe einige Aktien von Luft und Wasser. Für Sie, für den Konzern, spielt das keine Rolle. Es spielt einfach keine Rolle. Deswegen, Herr Doktor Schneider, habe ich jetzt keine Angst. Ich will nicht schlafen. Nicht mittels einer Spritze. Ich kann Ihnen Schnaps anbieten. Allerdings nur Totali, Pisse für Arbeitnehmer. Kenne ich nicht. Totali oder Arbeitnehmer? Arbeitnehmer kenne ich. Ich selbst zahle Lohnsteuer. Geben Sie mir was davon. Das ist immer noch besser als Spritze. Trinken Sie mit. Ich nehme Aufputschmittel. Traurig. Ja. Oh, irgendwann kommt der Punkt, da auch Sie schlafen müssen. Das ist fatal nach Aufputschmitteln. Das können Sie mir glauben. Ich kenne das. Dann schlafen Sie wie ein Toter und haben die Welt vergessen. Mich eingeschlossen. Und was mache ich dann, wenn ich aufs Klo muss? Wie lange meinen Sie, wird Kaltwasser brauchen, bis er das Geld zusammenkriegt? Geben Sie mir verdammt noch mal einen Schnaps! Bitte. Danke. Zuerst einmal braucht er sehr lange, um zu überlegen. Wenn er sich genügend Zeit nimmt, wird er zu dem Schluss kommen, dass es billiger wird, Ihnen das Geld zu bezahlen. Na also. Und dazu wird er Klinken putzen müssen. Was ist denn das für ein Zeug? Ich werde Klinken putzen müssen, um das Geld aufzutreiben. Aber ich wüsste gerne, wie viel. 5 Millionen. Kommt es da aufs Komma an? Das ist doch noch nicht mal die Portokasse von Luft und Wasser. Erstmal haben ein Gewehr. Luft und Wasser ist pleite. Luft und Wasser ist pleite. Herr Doktor, sowas sagt man nicht im Scherz. Naja. Wollen Sie sagen, dass ich statt eines dicken Lachses einen alten Stiefel geangelt habe? Das sage ich Ihnen schon, seitdem Sie mir das Klebeband vom Gesicht gezogen haben. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ich kann Ihnen schlecht befehlen, mir zu glauben. Sie schaden sich nur selbst, wenn Sie mir was vorschwindeln. Nach dem Tempo Ihrer Erkenntnis nehme ich an, Sie haben den zweiten Bildungsweg. Sie selbst besitzen 15% von Luft und Wasser. 3. Wenn ich tot bin, 5. Und wenn ich tot bin, sind die 5 nicht den Dreck unter Ihrem Fingernagel wert. Entschuldigung, wie das? Bevor ich Ihnen eine Lektion in Betriebswirtschaftslehre gebe, brauche ich noch einen Schnaps. Sie sind besoffen. Mein lieber Herr Hinz, vielleicht sollten auch Sie einen zur Brust nehmen, um zu verstehen. Mein Schnaps, bitte. Bitte. Danke. Sie denken nicht mit. Ich höre. Sie sollten, wie auch immer. Wer war dieser idiotische Mitarbeiter, der mich besinnungslos geschlagen hat? Das war ich. Sie sagten aber... Ausrede. Sie haben keinen Mittäter? Nein, ich bin ein Einzeltäter. Und Sie ein Einzelopfer. Ein Haus in der Heide. Sie können schreien, wie Sie wollen. Wer weiß von der Sache? Sie. Ich natürlich, Ihre Frau. Kaltwasser. Gut. Was? Das ist gut. Ich verstehe nicht. Natürlich nicht. Ich habe ja auch noch gar nichts gesagt. Totalia ist das Zeug. Schmeckt schauderhaft. Weinbrand. Trank ich bisher nur als privat gebrannten Armagnac. Kennen Sie nicht? Werden Sie sich erst leisten können, wenn wir Erfolg haben. Nun gut, bitte noch einen. Bitte. Danke. Also. Luft und Wasser schreibt seit 4 Jahren rote Zahlen. Und zwar in einem 3-stelligen Millionenbereich. Das ist nicht erschreckend. Ein Unternehmen unserer Größe verhält sich in der Regel wie die Bundesrepublik selbst. Man kann verschuldet sein, man kann ins Schwimmen geraten, aber man geht nicht baden. Aber in der Zeit der Fusion sind einem Grenzen gesetzt. Die Banken wissen, wie sie an ihr Geld kommen. Sie denken schließlich und endlich über nichts anderes nach. Nun, ich bin kein Lehrling. Ich habe als junger Mann Verlag und Druckhaus meines Vaters übernommen. Ein ganz und gar philanthropischer Mensch, jener Herr, mein Vater, der ein Verhältnis zu roten Zahlen hatte wie andere zu ihrem Steuerbescheid. Er nahm sie nicht zur Kenntnis. Innerhalb von 3 Jahren war ich den Verlag los und das Druckhaus warf Geld ab. Danach sanierte ich eine Schlechterei in der Maschinenbaufirma, eine Versicherungsgruppe, einen Arzneimittelkonzern und dann, dachte ich, genug der Saniererei, die einem viele Feinde einbringt. Ich setze mich ins Fett und gehe zur Luft und Wasser. Ich hatte inzwischen den Ruf als harter Kerl. Also die Banken, die wissen früher als man selbst, wie es einem geht. Das ist ihr Beruf. Und als dann von denen die erste Warnung in Form eines verschwiegenden Abendessens kam, beschloss ich zu handeln. Hast du eben gesagt, dass ich mit dem einen Hunger leider verheiratet bin und mit dem anderen ins Bett gehe? Ja, aber tatsächlich Gehalt als Vorstandsvorsitzender, ich habe meine Kanzlei und meine Aufsichtsratsbezüge. Wir können uns Kaviar zentnerweise leisten. Ich glaube nur nicht, dass wir im Moment Kaviar brauchen. Ein klares Wort, mein Freund. Was erbe ich? Wenn wir Herbert nicht freikriegen, erbst du einen Löffel Eis ohne Stiel. Herbert besitzt 3%, wenn er tot ist, 5. Und was? Luft und Wasser. Nimm das bitte wörtlich. Wie bitte? Warst du mal in der Schule? Kann mich dunkel erinnern. Ein Apfel kann man, wenn man ein gutes Messer besitzt, in 64 Teile schneiden, vielleicht sogar in 65. Aber teile mal eine Null. 5% von Null sind 5 Nullstel. Ich begreife heute wahrscheinlich besonders langsam. Habe ich gerade richtig verstanden, dass ich stempeln gehen soll? Zuerst einmal wirst du nicht stempeln, sondern in ein nächstes Bett gehen. Deine Krankenkasse wirst du bezahlen können und die Parkgebühren sicher auch. Aber eine kleinere Wohnung wirst du schon nehmen müssen. Oder einen anderen Mann. Das kann ich mir nicht vorstellen. So dumm ist Herbert nicht. Genau. Und deswegen müssen wir ihn wiederhaben. Es war ein sehr schönes Abendessen. Heidschnuckenkeulin-Thymiansoße mit gegarten Gartenbohnen ohne Bohnenkraut. Kennen Sie Gartenbohnen? Ich empfehle es Ihnen ohne Bohnenkraut. Nur in Butter. Die Herren von der Bank hatten sich verrechnet, bei einem solchen Essen pflege ich Ideen zu gebären. Und ich gebar. Sie werden es mir sagen. Das kann ich nicht. Herr Schneider, ich bin ein Mensch. Was heißen soll, meine Geduld ist endlich. 5 Millionen sind ein Bruchteil Ihres Anteils an Luft und Wasser. Ich kriege das Geld in bar und Sie sind ein freier Mann. Was gibt es daran auszusetzen? Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Jede Ihrer Fragen weicht das Problem auf. Hegel, Fragen machen uns Probleme bewusst. Ohne Fragen sind Probleme nicht zu lösen. Wozu brauchen Sie 5 Millionen Mark? Interessieren Sie sich tatsächlich? Das ist ziemlich viel Geld, das interessiert doch. Ich weiß nicht, was er kostet, aber für diesen Totali werden Sie ja nicht so viel brauchen. Die Werft von Luft und Wasser hat einmal eine betriebseigene Berufsschule. Dort war ich Lehrer für Physik, Mathematik und Werkstoffkunde. Die Betriebsschule wurde aus Kostengründen an die Kommune abgegeben, ohne die Lehrer. Ich habe Schulden, Telefon, Krankenversicherung, einen verlorenen Prozess gegen die Kommune, einen verlorenen Prozess gegen Luft und Wasser, Strom und Gas, Versicherung und Ich will eine Stiftung einrichten. Vielleicht kein passendes Vorhaben in Ihrer Situation. Deshalb nahm ich Sie beiseite. Lassen Sie uns rechnen. Abfindungen wären vielleicht 20, Telefon haben Sie nicht mehr als 300, Prozess 3000, Stromgasversicherung nochmal 1000, ich gebe Ihnen noch ein bisschen Taschengeld dazu. Mehr als 25.000 Bedarf sehe ich dann nicht. Darüber ließe sich doch reden. Die Stiftung? Für ausbildungsbehinderte Huftiere oder Nepalsüchtige Lichtensteiner. Nochmal 1 Million. Da haben Sie gut angelegt, 10% raus, das reicht. Eine Stiftung für gefeuerte Berufsschullehrer. Da hätten Sie Bundespräsidentengattin werden müssen. Können Sie mir verraten, was Sie mit den restlichen 1 Million machen wollen? Bitte. Eine Eigentumswohnung? 2 Millionen. Eine Ferienwohnung? 2,5. Ein schönes Auto ist da schon mit drin. Über 2,5 lässt sich doch wirklich besser reden als über 5. Und weswegen brauchen Sie so viel Geld, Herr Dr. Schneider? Dumme Frage. Hegel. Vielleicht kostet das auf einen Ihnen, wie ich Sie inzwischen einschätze, nicht ganz geheure Art. Mein Leben. Aber ich muss Ihnen die Antwort schuldig bleiben. Ich habe seit meiner planetaren Existenz über diese Frage noch nicht nachgedacht. Über die Ihre nebenbei gesagt, mehr und öfter. Ich habe jetzt wohl keine guten Karten. Eine Einsicht wäre eine Ausgangsbasis. Wenn ich sage, ich kann nicht antworten, heißt das noch lange nicht, ich wäre einsichtig. Es ändert nichts, Herr Doktor, ich habe 5 gesagt. Sie sind ein Rechthaber. Drum, Herr Doktor. 5 sind einfach zu viel. Dann haben wir wohl ein Problem, Herr Doktor. Kann es sein, dass wir jetzt ein Problem haben? Dein Mann hat etwas eingefädelt. Hinter dem Rücken des Vorstands. Und vor allem weiß keiner davon. Von mir abgesehen. Red keinen Stuss, ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass er nicht einfädeln kann. Ha, ha, ha. Ruf deinen Bullen an. Wenn du unbedingt willst. Was hat Herbert eingefädelt? Das ist zu kompliziert für dich. Ah, er heißt Norbert. Wenn ich mich recht erinnere, hatte er sehr blaue Augen und mächtige Oberarme. Natürlich ist er verheiratet. Er ist doch hoffentlich kein Streifenpolizist. Keine Ahnung. Oh, es ruft immerhin. Das muss 2 Jahre her sein. Ja, bitte? Ja, ich wollte Herrn Norbert Raffelt sprechen. Was möchten Sie von ihm? Ach, ich bin richtig, das freut mich aber. Sie sind sicher seine Frau, hab ich recht? Wissen Sie, wie spät das ist? Was, wie spät es ist? Sagen Sie es mir, ich habe gerade keine Uhr um. 0 Uhr. Ach, tatsächlich? Dann muss ich mich wohl entschuldigen und das habe ich hiermit getan. Holen Sie jetzt Ihren Mann ans Telefon oder nicht? Die ist aber süß. Ich glaube, das ist ein Patent, der Junge. Was? Er schläft? Dann machen Sie ihn wach, Mädchen. Das ist ein Notruf. Ich glaube, ich habe die beim Vögeln erwischt, der arme Kerl. Ja? Bist du's? Oder sitzen wir uns? Hier ist Hildegard oder wie Sie mich auch immer genannt haben. Was, Sie können sich nicht erinnern? Norbert, ich bin die mit... Ach. Na siehst du, geht doch. Ich sitze in der Klemme. Nein, nicht, was du denkst. Es ist eher ein Problem, da brauche ich dich bei. Was? Wie spät es ist? Das hat mich schon deine Frau gefragt. Habt ihr denn keine Uhr im Haus? Du setzt dich jetzt ins Auto und kommst her, Ende. Mein Gott, wenn der so lange kann, wie er denkt. Was hat Herbert eingefädelt? Wir werden übernommen. Was, bitte? Feindlich, versteht sich. Nochmal. Heidschnucke in Thymian. Die Idee kam mir, wie gesagt, beim Genießen, bevor sie die Herren von der Bank aussprechen konnten. Die hatten auch schon gedacht, aber nichts unternommen, als nur die Fühler auszustrecken. Und das in eine falsche Richtung. Ich streckte sie in die richtige und ich war schneller. Innerhalb eines Vierteljahres hatte ich den Fisch an der Angel. Verstehe ich Sie richtig? Ich gehe davon aus. Bares gibt es erst, wenn die Übernahme gelaufen ist. Und die Übernahme läuft nicht ohne Sie. Grob, aber treffend. Das heißt, ich habe hier jedenfalls im Moment eine Pfandflasche, für die ich jedenfalls im Moment bei der Abgabe keinen Pfennig kriege. Noch gröber, aber noch treffender. Mutter Gottes! Ach, sind Sie Pole? Als Pole wäre ich nicht so bekloppt. Bringen Sie mich jetzt um? Uns bleibt noch Kaltwasser. Hätten Sie noch einen Totali? Bitte, Herr Doktor. Danke. Es muss noch mehr Menschen geben, die sowas trinken. Warum sonst stellt man sowas her? Kaltwasser ist mit im Geschäft, oder? Natürlich, er kümmert sich ums Platzkonzert. Er hat sich immer ums Platzkonzert gekümmert. Bevor Luft und Wasser war, was es jetzt ist, mussten auch wir einen Konkurrenten schlucken. Kaltwasser machte das Platzkonzert. Genehmigung, Kartellaufsicht, Europäische Union, Bundes- oder Länderförderung, wem sag ich das? Aber ohne mich hebt der sich nicht von der Tapete ab. Sie sind jetzt verständlicherweise ein wenig leidenschaftlich. Herr Dr. Kaltwasser wird einen Weg finden. Sie müssen sich melden. Anrufen, Klingeling, irgendwas ausmachen. Kaltwasser in Bewegung setzen. Der Mann ist so sehr zweiter Reihe, dass er paralysiert, wenn die erste gefallen ist. Meinen Sie? Sie sind aber ein schäbiger Entführer, wenn ich Ihnen das Handbuch vorlesen muss. Sie sind die Führungspersönlichkeit, Herr Doktor. Sehen Sie. Na, geben Sie mir die Nummer von Herrn Dr. Kaltwasser. Er ist doch wohl bei meiner Frau hin, Sie Idiot. Wir hatten uns auf Kunst geeinigt und nennen Sie mich bitte nicht mehr Idiot. Ich bin nur etwas durcheinander. Ich rufe also jetzt an, ja? Richtig, Herr Doktor? Trägt Richard Gere beim Pinkeln ein Präservativ? Sicher, ich rufe also jetzt an. Hat sich Marlon Brando seinen letzten Toast mit seinem rechten oder linken Ohr belegt? Ich wähle also. Ja, wer die Wahl hat. Hat George W. Bush, der Jüngere, bei der letzten von ihm angeordneten Hinrichtung geraucht, Koks genommen, einen Whisky getrunken oder seine Sekretärin gelutscht? Das Letztere auf keinen Fall. Also ich rufe jetzt an. Was soll ich dem Herrn Dr. Kaltwasser ausrichten? Zuerst einmal schönen Dank, dass er es auf sich genommen hat, das mit meiner Frau, der blöden Kuh. Norbert? War das deine Frau, die da im Hintergrund blöde Kuh gesagt hat? Warum bist du noch nicht im Auto? Kennen Sie einen Norbert? Ihre Gattin hält mich für einen Norbert. Kenne ich nicht. Wer ist denn dran um diese Zeit? Ich weiß nicht. Gnädige Frau? Ach, Sie sind es, der Herr Entführer. Gut, dass Sie anrufen. Lass mich mal ran. Wie du das sagst, Wilfried. Herbert kann unter Umständen mithören. Ach, Quatsch. Ja, ich bin's. Wer ist ich? Kaltwasser ist dran. Was soll ich ihm sagen? Wilfried, ich meine Kaltwasser. Dr. Kaltwasser. Darf ich? Nein. Doch, Kaltwasser. Sie sind der Entführer. Gehe ich da richtig? Nein, Sie dürfen nicht. Meine Gespräche führe immer noch ich. Ich bitte Sie inständig. Lassen Sie mich. Es soll Ihr Schaden nicht sein. Oder? Von mir aus... Danke. Ich muss ihn erst losschließen. Was hat er gesagt? Er muss ihn erst losschließen. Nicht er, ich. Wen losschließen? Dann tun Sie es gefälligst. Ich muss mit meinem Mandanten reden. Schließen Sie mich los. Ich muss ihn losschließen. Er hat keine Hand frei. Das sagten Sie bereits. Tun Sie es einfach. Was hat er gesagt? Er hat keine Hand frei. Der arme Herbert. Schneider. Sag doch was. Was? Nun sei doch mal still, man versteht ja das eigene Wort nicht. Wenn ich dich so höre, frage ich mich, warum ich eigentlich mit dir ein Verhältnis angefangen habe. Hildegard? Wir waren unterbrochen. Wer ist da? Du's? Nein, ich bin nicht Hildegard. Ich bin Kaltwasser. Ach. Ja, Hildegard hat mich angerufen, nachdem sie hörte, dass du... Dass ich was? ...entführt worden bist. Bist du doch, oder? Herr Doktor. Ja? Herr Doktor, ich möchte vorsichtshalber mithören. Aber nicht dazwischen quatschen. Mit wem redest du? Das geht dich einen feuchten Kehricht an. Wir brauchen morgen Mittag 5 Millionen. Ich hab schon gehört. Dann hattest du ja Zeit, die ersten 2,5 zu besorgen. Morgen Mittag und keine Bullen. Was ist das? Ich geh schon. Es hat geklingelt. Er klingelt um diese Zeit. Norbert. Wer verdammt nochmal ist Norbert? Ein Bulle. Welcher pestilente Teufel hat dich gerettet? Ist ein Bekannter von Hildegard. Ich dachte, schaden kann's nicht. Du abgehauen tiefer Idiot! Hinz hört mit! Wer ist Hinz? Kurz natürlich. Es sind doch zwei. Wie bitte? Was zwei? Ich habe mit Hildegard gesprochen. Zwei Entführer, ein Hinz und ein Kunz. Du hast jetzt nicht mit Hildegard zu sprechen, sondern mit mir. Hier ist ja noch einer. Naja, das Leben eben. Was denn nun? Schmeiß sofort deinen Bullen raus. Ich bin hier nicht zu Hause, Herbert. Das stimmt allerdings. Was machst du überhaupt bei mir? Ich sag dir doch schon. Ich meine nicht, was du lügst, was du da machst. Herr Doktor, das Private hat doch wohl Zeit. Könnten Sie sich aufs Geschäftliche beschränken? Glaub mir. Ich glaube dir kein Wort, wir sind Partner. Gott sei Dank. Kunz? Ja? Kannst du sich vorstellen, auf einer anderen Basis als bisher mit mir zusammenzuarbeiten? Ich verstehe rein gar nichts. Wir arbeiten zusammen und ich tue alles. Das musst du jetzt auch nicht, Norbert. Mein Mann ist gerade entführt worden. Das bedarf einer deutlicheren Erklärung, Herr Doktor. So einer kommt in der Regel nicht weit. Aber er hat meinen Mann. Legst du Wert auf ihn? Nein. Aber ich. Das wollte ich noch hinzufügen. Das ist ja das Problem. Kein Problem. Nein? Nein? Keine Hürde. Was redet ihr da? Bist du noch dran? Selbstverständlich, ich höre zu. Ist der Bulle noch da? Ja. Fangschaltung etwa und das ganze Primborium? Nein. Darf ich mal? Wer Sie auch immer sind, Sie haben keine Chance. Über kurz oder lang schnappen wir Sie. So macht man das, Hildegard. Du kannst deinen Rechtsanwalt wegschicken. Richtig, Norbert. Ich sehe, wir verstehen uns. Sie sollen gehen. Das ist eine Bedingung des Entführers. Das ist nicht der Entführer. Wir haben jetzt ein Problem. Nicht der Entführer? Mit wem spreche ich bitte? Schneider, sind Sie der Polizist? Ich bin außer Dienst hier. Sie befinden sich in meinem Haus. Das ist mir bewusst, Herr Dr. Schneider. Ich war schon einmal vor Jahren bei Ihnen. Dann finden Sie auch wieder hinaus. Mit wem reden Sie? Mit Norbert, mit wem sonst? Ich bin gerade dabei, den anderen rauszuschicken. Den lassen Sie jetzt bitte wieder ans Telefon. Meine Frau, die können Sie von mir aus mitnehmen. Jetzt will er, dass Sie gehen. Oder du? Ich? Ja. Ist er ganz übergeschnappt? Wie ich die ganze Sache sehe, gehört dem der Krempel hier. Lassen Sie mich wieder ran. Ich dachte, ich soll hier helfen. Das geht nicht. Er sagt, das geht nicht. Ist es Ihnen möglich, mir den Herrn an den Apparat zu geben? Selbstverständlich, Herr Doktor. Bitte. Er will mit Ihnen persönlich reden. Herbert, da bin ich wieder. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Können Sie mich allein lassen, Kunz? Nein, sicher nicht. Ja, ja, warum auch? Was Sie noch nicht wissen, werden Sie auch noch erfahren, ja. Wilfried! Die beiden sollen sich unten in der Bar was zu trinken einschenken, verstehst du? Nein, es ist doch genug hier oben. Sie sollen raus, beide! Ihr beiden sollt uns jetzt einen Moment allein lassen. Wer wen? Sie und die Dame mich, oder die Dame und Sie mich! Gib ihn mir mal! Herbert, das kannst du nicht gemeint haben. Du und dein Polizist sollen den Herrn Dr. Kaltwasser in aller Ruhe mit mir telefonieren lassen. Es geht um Luft und Wasser und das ist vertraulich. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass es dich jemals interessiert hätte. Wenn du das von mir verlangst, lasse ich mich scheiden. Du, was du nicht lassen kannst, aber verschwende jetzt dort oben. Ihr könnt unten auf der Couch tun, was ihr am liebsten tut. Gebt mir Kaltwasser. Hier, komm, Norbert. Der Idiot kann was erleben, wenn er je zurückkommt. Er kommt zurück. Das will ich nicht hoffen. Können wir jetzt? Die beiden gehen gerade. Du hast doch dein eigenes Telefon bei. Ja, ich hab's, aber nicht am Mann. Du Sau, da reden wir noch drüber. Leg auf und hol das jetzt. Ich ruf dich an. In Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Auch eine Erfahrung. Mit Handschellen seinen Rechtsanwalt anrufen. Das kommt in manchen Leben vor. Ich dachte in meinem Leben in den schlimmsten Fällen immer an Kaution. Danke, da bin ich wieder. Bist du auch allein? Wo denkst du hin? Ich bin entführt worden. Stimmt. Du verursachst ganz schön viel Aufregung, das kann ich dir sagen. Werde doch noch ein anderes Telefon haben. Natürlich, hier. Dann hören wir einfach mit, was die reden. Da merkt man, dass du ein Bolle bist. Was ist denn das? Die Schweine telefonieren übers Handy von dem da. Deinem Freund. Das ist nicht mein Freund, das ist der Freund meines Mannes. Wenn ich meinen Freund bei meiner Frau ohne Hosen erwischen sollte. Gott, du bist ein Spießer, Norbert. Lass uns wieder nach oben gehen. Ich möchte nicht, dass lebenswichtige Absprachen hinter meinem Rücken gemacht werden. Hast du deine Hosen an? Ja. Du lügst schon wieder. Naja, was macht er schon? Hör mir zu. Mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, dass diese Hinz und Kunz auch zuhören können. Streng genommen stört mich Kunz weniger als du. Aber es geht nicht anders. Also, du gehst zu unserer dritten Bank. Verstehst du? Bank... Numero 3. Numero 3. Haben Sie keine Angst, Kunz. Hörst du mir zu? Ja. Du gehst zu Numero 3. Du sprichst mit dem Vorstandsvorsitzenden oder einem Stellvertreter. Du musst ihn einweihen. Wir brauchen einen Kredit von 5. Auf mich, auf dich. Das ist mir scheißegal. Als Sicherheit musst du was erfinden. Zur Not nimmst du deine Aktien. So hättest du es gern. Ohne mich ist das Zeug sowieso nichts wert. Handle eine lange Laufzeit aus, dass wir das Geschäft in Ruhe über die Runden bringen können. Dann gebe ich es dir zurück. Wenn es Nummer 3 nicht macht, gehst du zu Nummer 4 und so weiter und so weiter. Nicht 1 und nicht 2. Die hören das Gras wachsen. Er soll sich das ganze Geld von verschiedenen Filialen und aus verschiedenen Automaten holen. Mein Gott, das dauert doch alles viel zu lange. Ein bisschen Zeit haben wir ja, Herr Doktor. Was redet ihr da? Ich habe keine Zeit, Kunz. Übermorgen muss ich ganz woanders sein. Sonst gibt's nichts. Also, Dr. Wilfried, mach denen klar, dass man das Geld nicht verfolgen soll. Sie werden es nicht glauben und auch nicht machen. Sie haben ja auch Angst ums Geld, wenn es an einen anderen verliehen ist. Kunz, Sie müssen dann eben einen Umweg über Mittelamerika machen. Ich hasse Hitze. Ich auch. Verstanden. Mir ist jetzt schon ganz schwindelig. Ihr telefoniert ja gar nicht. Hildegard ist wieder da. Und dieser Norbert. Ich ruf dich an. Was ist denn, Herr Doktor? Es geht ihm gar nicht so schlecht da. Was hat dieser Mensch vor? Wir wollen mal eins feststellen. Ja? Ja. Wir hören. Norbert. Ja? Wie bitte? Was wollten wir feststellen, mein Lieber? Der Herr Schneider sitzt ganz schön in der Scheiße. Ihr Angebot, Herr Doktor? Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie reimen können? Und das vor allen Dingen zusammen? Ich ahne, dass nicht ich es bin, der hier in diesem Keller über die meiste kriminelle Energie verfügt, oder? Ich widerspreche erst, wenn Sie daneben liegen. Ihre Idee war die einer feindlichen Übernahme. Es dürfte in dieser besten aller Welt nicht allzu schwer sein, einen Feind zu finden. Oh, sagen Sie das nicht, einen Feind zu finden, der einem nützt. Dazu bedarf es einiger Recherchen. Einer feindlichen Übernahme nicht einer anderen Gruppe durch Sie, sondern einer Übernahme von Ihnen durch eine andere Gruppe. Ich bin geradezu stumm. Und da wird ein Kaufpreis geboten, der es den Aktionären schmackhaft macht. Ein Preis, der deutlich über dem Kurs liegt. Sie und Kaltwasser kaufen von Ihrem ganzen Geld und geborgtem die im Keller liegenden Aktien von Luft und Wasser und ein paar vom Feind. Was der Feind weiß, dafür liefern Sie ihm Luft und Wasser. Im Gegenzug haben Sie nach der Übernahme ein Paket am neuen Konzern, das im Wert deutlich über... Sie sehen mich sprachlos, Kunz. Damit Sie jetzt die Sprache wiederfinden, noch einmal Ihr Angebot, Herr Doktor. Sie müssen nur noch einen Schritt weiter denken, angenommen. Kaltwasser hat morgen und übermorgen Erfolg. Sie bekommen Ihre 5. Ich bin frei und kann zu einem vorzüglich gebrühten Earl Grey und 80 Jahren altem Highland Whisky zu meinem Feind nach London fliegen. Jetzt denken Sie mal weiter. Dann bin ich ein Mitwisser. Ein Mitwisser ist immer ein Mitesser. Den drückt man aus. Eben. Ich bin ein Mensch, der zu seinen Gunsten mit Zahlen jongliert. Aber nicht mit Menschen. Wie soll ich Ihnen das glauben, Herr Doktor? Wie viele Arbeitsplätze kostet denn solche Übernahme? 5.000 mehr? Ja, jetzt, wo Sie Unternehmer sind, sollten Sie nicht zimperlich sein. Ich habe kein Talent, Sie umbringen lassen zu müssen. Aber ich müsste es tun, es sei denn... Sie akzeptieren Aktien als Entgelt und sind damit im Boot. Was habe ich davon? Es ist die einzige Möglichkeit, dass Sie zu etwas Geld kommen und ich zu meinem gewohnten Leben. Ich verstehe. Ja, das Leben, von dem man im Grunde genommen nicht die geringste Ahnung hat, ist einem trotzdem näher als das Unterhemd, das man in jedem mittelmäßigen Laden kaufen kann. Wir sind uns gewissermaßen nahe gekommen. Wittere ich hier irgendwo einen Dreck an einem Stecken? Landespolizeischule, nehme ich an. Mein Abschluss war ausreichend. Unter Intellektuellen fühlte ich mich immer am wohlsten. Willst du auf deine unnachahmliche Art sagen, dass Herbert ein Ding plant? Deine Auffassungsgabe ist es, die ich an dir am meisten bewundere. Immerhin war heute der dümmste Zeitpunkt, dass er mich gewissermaßen hier erwischte. Also, denken wir weiter. Norbert? Ich denke wirklich, dass es sich ab jetzt um eine Privatangelegenheit handelt. Ich wiederum bin ziemlich sicher, dass es sich um eine Angelegenheit von öffentlichem Interesse handelt. Lernen Sie auf der Polizeischule etwa noch was anderes als das Reinigen der Dienstwaffe? Ich arbeite seit einiger Zeit im Dezernat für Wirtschaftsdelikte. Ich muss nicht reimen. Der Dr. Schneider als Vorstand und Sie, Herr Dr. Kaltwasser, als Aufsichtsrat, können Sie schon Ihre Toilettentaschen packen bei derart von Ihnen eingefädelten Börsengeschäften. Da kommt einiges zusammen. Bist du noch zurechnungsfähig, einen solchen Menschen in dieses Haus zu holen? Erstens konnte ich das nicht wissen. Ich habe Herrn Norbert über 2 Jahre nicht gesehen. Zweitens, selbst wenn ich es gewusst hätte, woher sollte ich wissen, dass ihr Verbrecher seid? Man muss sich das mal vorstellen, so viel Geld und dann immer noch Verbrecher. Aber da es nun mal so ist, muss man das Beste daraus machen. Wir müssen also Herbert befreien. Gut, ich dachte, heute ist mein Glückstag, aber alles kann man wahrscheinlich nicht haben. Befreien wir ihn also. Aber eins will ich klarstellen, mein Freund Wilfried ohne Hosen. Ich bin mit im Boot bei dir und bei Herbert, sonst geht es euch schlecht. Vielleicht ist heute doch mein Glückstag. Was machen wir mit Norbert, Wilfried? Hildegard, Herr Doktor, ich wäre gegebenenfalls käuflich. Hast du das gehört, Hildegard? Dieser, dein Norbert, meint, er hat uns in der Hand. Na und, du Pfeife? Einer hat dich immer in der Hand und eine wäscht die andere. Dazwischen ist nur Seife. Und Seife verbraucht sich. Sie haben mein Leben in der Hand, Kunz. Und ich leider auch ihres. Wie sollen 2 Leute mit krimineller Energie einander trauen? Wer sonst? Es macht keinen Spaß mehr, das kriminelle Gewerbe. Unser Spielplatz ist größer geworden, Herr Kunz. Darf ich es nach meinem Berufsschullehrerverständnis noch einmal zusammenfassen? Stellen Sie sich nicht zu tief unter den Scheffel. Sie wollen sich an einer feindlichen Übernahme bereichern, und da ich mich an Ihnen bereichern will, muss ich in Ihrem Spiel notwendigerweise mitmachen. Ich sagte es bereits, Sie haben es nicht nötig, Pfennige zu kratzen. Wie sähe es für mich aus, wenn ich darauf einginge? Gut, nehme ich an. Jedenfalls brauchen Sie dann keine Berufsschule mehr. Und da Aktien für 5 einiges an Rendite bringen werden, können Sie als Couponabschneider auch auf Ihr gehasstes Amt verzichten. Aber da ich über einen moralischen Imperativ verfüge, stelle ich Ihnen gegenüber eine gewisse Bedrohung dar. Imperative sind nicht mehr zeitgemäß. Den geben Sie am besten bei der Bank ab, bei der Sie die Aktien zu deponieren wünschen. Wenn jemand mit Imperativen Geld machen kann, dann sind es die Banken, unser einer nicht. Unser einer, Herr Doktor? Ja, Sie sind dann unser einer. Mit dem Boot oder Tod? Sehr schmeichelhaft. Ich wollte nur an ein bisschen Geld kommen, um einen gerechten Gegenwert für mein verpfuschtes Leben zu erzielen. Und jetzt werde ich von Ihnen zu Ihresgleichen geadelt. Na sehen Sie. Wer hätte sich das träumen lassen? Ja, das nee, nicht im Traum hätte ich mir das träumen lassen. Mein Freund. Ich darf doch mein Freund zu Ihnen sagen. Ich sehe es Ihren Augen an. Das Glitzern. Ihr Imperativ muss nicht einmal mehr zur Bank getragen werden. Er hat eben gerade Himmelfahrt gehabt. Er wird in Form eines vielversprechenden Aktiensegens den Weg des Heiligen Geistes zu Ihnen finden. Denken Sie an Pfingsten, mein Freund Kunz. So einfach ist das. So. Die wirklichen großen Dinge sind immer einfach. Sie sind eine Nummer zu groß für mich, Herr Doktor. Wenn ich Ihnen jetzt traue, bin ich morgen verraten. Was heißt morgen? Die Weltbühne ist nicht mein Spielplatz. Was machen Sie da, Mann? Sind Sie verrückt? Nein, nein, Sie machen sich unglücklich. Legen Sie die Pistole weg. Legen Sie die Pistole weg. Sie können mehr haben. Die Hälfte von dem, was ich habe. Alles, alles. Aber legen Sie die Pistole weg. Nein! Was soll denn das nun wieder? Der Idiot hat sich erschossen. Ende gut, alles gut. Was sag ich da? Der Idiot bin ich. Ich am Heizungsrohr. Und die Leiche hat den Schlüssel. Es kann Wochen dauern, bis jemand Briefträger, das Elektrizitätswerk oder ein Polizist nach dem Rechten sieht. Sehr viel Zeit zum Nachdenken. Und ich hab Hunger. Heizschnucke in Thymian. Sagt er nicht, wir wären hier in der Heide? Mann außer Haus. Kriminalhörspiel von Werner Buß. Es spielten Schneider, Rolf Hoppe, Kunz, Martin Seifert, Hildegard, Astrid Meierfeld, Kaltwasser, Klaus-Dieter Klebsch, Norbert, Bernhard Schütz. Ton Andreas Meinitzberger, Regieassistenz Katrin Martin, Regie Karl-Heinz Liefers. Produktion Deutschlandradio Berlin 2002.